야, 도야 도야야, 야, 도야 도야야. 너는 다시 다시 등을 모아 바라던 길 바로 우야. 굳이 한듯 굳이 쉬워 시작한 암비투 비샵 플렉스 부어 깊이 도야 도야 도야 도야 도야 도야 Roll vor mir Pipus, bitte folgen Polizei. Neben mir ne Bitch, sieht der Kevin Klein. Ich find's geil, sie rappen, bringst mir bei. Nein, Baby, bring mir Chai. Ich bin kein Bodybuilder, ich freu mit meinem Wirt am Bilder. Hey, Karamell, Lila, Lina, Milka, Milka. Was für Hundefilter, denkst du, du bist Wolf? Mein Wort ist Gold, dein Wort ist Holz. Egal was du sagst, ich bin Anti. Ich will Para und kein Bambi. Das ist Ghetto Rap, kein Country. Dein Kunde ist König, mein Kunde ist Danke. Meine Putz ist das für Demi Moore. Para Bandle, Para Uhr. Gucci Hand, Gucci Schuhe. Ich hab kein Abitur, ich hab Flex pur. Gib ihm, gib ihm Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Sperren mich an, die bestechen Schließer. Tell it Caesar. Teuer, teuer, teuer, teuer. Teuer, teuer, teuer, teuer. Teuer. Bratan, ja, ich hab Pegida. Schreib mir meine Lines nicht auf, ich zieh sie lieber. Baby, Hennessy, Jackie oder Tequila. Ja, mein Lieber. Hennessy und Chivas. Bratas und Bratinas. Russen und Latinas. Halt die Fresse, Ziva. Meine Putzi, das ist Demi Moore. Teurer Bündel, teure Uhr. Teuer, teuer, Bruder, teuer. Gucci Hemd, Gucci Schuhe. Gucci, ja. Ich hab kein Abitur, ich hab Flex pur. Gib ihm teuer, teuer, teuer, teuer, teuer.